Schritten den Kampf für Recht und Leben. Deutschland, Deutschland, was ist mit dir geschehen? Sollen wir dich so verbluten sehen? Deutschland, Deutschland, ich kann jetzt nicht mehr sehen. Doch bald wird diese Zeit vorübergehen. Oh, Deutschland, Deutschland, was ist mit dir geschehen? Sollen wir dich so verbluten sehen? Deutschland, Deutschland, ich kann jetzt nicht mehr sehen. Doch bald wird diese Zeit vorübergehen.